Hey, yo. Es sitzt im Kopf, es muss raus, es klopft. Jeder Gedanke wird aufgenommen. Ich bin laut geworden, weil viele tausend Trottel mich andauernd nerven. Warum muss ich sowas sehen? Ich krieg Augenschmerzen auf den Fersen. Meine Sendlose zieht sich, laufe über Scherben, bis ich klüger werde. Wenn du nicht meine Brüder wären, wär ich einsam wie Geschichten unter mehr Virgil Verne. Ich bin ein Künstler, der wünscht, er wär berühmter als guter. Ich find mich super und bring dich über den längsten Winter. Komm übern Woofer und presse die Lippen. Ich brauch nur mal nicht zu rhymen, guten Text zu schreiben. Du kriegst einen Anschiss, bist du mich zu schätzen. Weiß, ich lieb's alles und jetzt ist meine beste Zeit, yo. Ich wusste es doch, da kann nur eins sein. Du mixst Raps aus der Steinzeit, ich bring Raps bis ihr high seid. Stundenlohn für diesen Scheiß und ich wär reich, so circa 100 Millionen. Immer hier, egal wo ich bin, ihr tobt und springt die Jungs schon hinter mir. Ich inszenier mich selbst und lerne das Vier. Ich dirigier, bring Qualität wie fermentiert. Du musst es so sehen, ich bin ein Profi, kein No-Name, ein Johnson, der sich mutig davor stellt. Wenn man fake, wenn ich hochkriegt, das Wort fällt. Ich bumst dich im Vorfeld, mir Jungs direkt wie 50 im Chorband. Und ich verder wie du üblich die Ohrschellen. So ist es, ich komm mit Raps und Text, die ihr nicht nur auf dem Klo findet. Ich bin der Osiris, der ist Raps und verhalt mich wie Beavis und komm in den Rest. Dieser Song ist kein Riesengeschäft. Ey, doch ich rock, bis du mich nie wieder vergesst. Sieh, ich bin schließlich der Chef, du erkennst diesen Typ mit dem Mike Special Freestyle Agent. Solange die Hose schlabbern, weil er Schritt so tief ist. Ich will mit der Dose an der Wand ran, Johnson, der die Industrie fickt. Rap ist elektrisch, du denkst, es verletzt sich. Nein, es lebt mich auf, bringt mich an meine Grenze und stärkt mich. Ich wusste es doch, da kann nur eins in Rings Raps aus der Steinzeit. Ich bring Raps, bis ihr high seid. Stundenlohn für diesen Scheiß und ich wär reich, so circa 100 Millionen. Immer hier, egal wo ich bin, ihr tobt und springt die Jungs schon hinter mir. Ich inszenier mich selbst und lerne bis vier. Ich dirige, bring Qualität wie fermentiert. Ey, dieser Shit ist mein Homegrow, ich kann dir gerne mal was vorflauen. Es gibt den Ohrwurm, du gibst mir Support. Das Blutsport bei Rufmobber-Bells bring ich dich in U-Form. Und du wünschst, du wärst sofort Newborn, ich komm mir Kuh vor. Wenn ich mein Reim kick, ist wie als wenn ich als Scientist Frankenstein wieder zurück ins Live schick. Bin ich heilig in Pakistan, hätt's blechiges Stein nicht. Ich weiß nicht, Rap ist keine heimliche Liebe, deswegen bestehen Bullen immer wieder auf Leibesvisite. Alles auf die Motorhaube, ey, kein Problem, weil ich meine Schlüssel gern auf was im Ordner haue. Ich hab die Borde Laune, trete alle Schilder um, geh nicht sofort nach Hause und normal noch ein paar Wände bunt. Ich wusste es doch, da kann nur eins sein, du mixst Raps aus der Steinzeit. Ich bring Raps, bis ihr high seid. Stundenlohn für diesen Scheiß und ich wär reich, so circa 100 Millionen. Immer hier, egal wo ich bin, ihr tobt und springt die Jungs schon hinter mir. Ich inszenier mich selbst und lern bis vier, ich dirige, bring Qualität wie fermentiert. Yo, yo, so geht es hier, Wuppertal, shit, yo. Machen den Scheiß klar, nicht zum Nachahmen.